Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und dem Mann, der auch überlebt, wenn er ein rotes Shirt anhat, dem Sawmaniac. Ja, auch in Spanien. Hast du Wasser laufen lassen? Ihr fragt euch jetzt sicher, warum klingt der Watchman so komisch? Warum klingt der Watchman so komisch? Watchman, warum klingst du so komisch? Weil die Züge streiken und wir heute ausnahmsweise nicht im Geekplätzchen-Studio zusammen sein können. Ach, du bist zu Hause. Ich bin zu Hause. Ja, ich bin ja auch zu Hause. Ich rausche ja auch nicht. Aber wir sind... Ja, das Studio ist halt... Weil ich in meinem Jacuzzi liege und den Abend genieße und nebenbei noch einen Podcast aufnehme, weil ich das kann. Also wir chatten hier, also wir machen das Ganze teilweise nebenbei über Webcam und das mit dem Jacuzzi kann ich zum Glück nicht bestätigen. Auch alkoholische Getränke hat er keine da, also ich weiß auch nicht, ob's da. Das schneiden wir raus, ne? Das ist klar, wie immer, ne? Das schneiden wir raus. Ja. Ich habe meinen Kaffee, weil wir haben ja heute wieder Geekplätzchenzeit. Ja, genau. Was haben wir denn heute für Geekplätzchen gebacken? Oh, leckere Geekplätzchen. Mhm. Und zwar, ich guck mal, was hier auf der Packung steht. Auf der Backmischung. Und die Backmischung sagt ungewöhnliche Comics. Ja, stimmt. Habe ich auch. Ich habe was vorbereitet. Ich habe was mit. Du auch, ne? Du hast da was vorbereitet. Das ist ja richtig klasse. Ja. Da können wir ja sogar eine Kochshow irgendwann mit anfangen. Nein. Nein. Nein. Definitiv nein. Also es gibt zwar Podcast-Kochshows, aber ich finde sie sinnlos. Also wenn man Rezepte durchgibt, ja, aber das ist aber lecker. Muss ich euch jetzt einfach glauben? Ja. Würde ich ja mal sagen. Ja. Ja. Glaubt mir einfach, es soll lecker sein, wenn ihr es so macht wie ich. Genau. Ja, ich habe hier einen wunderbaren Stapel an Comics liegen. Genau. Wie viele Comics hast du? Heute habe ich irgendwie Sabbelwasser getrunken. Ich war eben noch im VHS-Kurs, deswegen bin ich wahrscheinlich etwas. Meine Sprache ist etwas. Also, ich habe jetzt hier erstmal 5 Stück mir hingelegt. Okay, ich habe 2, also fängst du jetzt einfach mal an. Ja, damit man mal so eine kleine Auswahl hat. Ja, ja. Der erste, den ich mir mal rausgelegt habe, Donald's Happiest Adventures auf der Suche nach dem Glück. Okay. Was zur Hölle ist das? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Also Donald, da denke ich an Walt Disney. Genau. Der Comic erschien bei, lass mich nicht lügen, Harper? Egmont. Egmont, okay. Harper, Egmont. Das Spannende daran ist heute eher alles Carlsen, glaube ich. bei mir ein bisschen durch die Bank. Achso, nee, aber heutzutage ist das doch alles von Carlsen aufgekauft, oder? Oder war das nicht so? Kann gut sein. Ich will keine Fake News verbreiten. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Das Spannende an dem Band ist, das ist jetzt sozusagen, das ist kein Disney Rip-Off oder Donald Duck Rip-Off oder sowas, sondern das Ding ist tatsächlich ein offizielles Disney-Ding. Okay, ja, das sieht man auch, wenn man das Cover sieht, sieht man, es sind halt auch die Originalfiguren, sehen genauso aus. Ja, ja, nur es kommt nicht aus den USA, es kommt aus Frankreich. Oh. Ja, das Ganze in so einem wunderbaren Hardcover, Albumformat, die Comic-Fans wissen, wovon wir reden. Mhm. An der Seite noch so ein bisschen mit so einer richtig schönen Hardcover. Genau, also so wie so 50er-Jahre-Bücher, so am Rande. Ja, geschrieben von Louis Trondheim, illustriert von Keramidas. Und die Geschichte ist wirklich das, was draufsteht. Okay. Nämlich Donald nimmt von Dagobert den Auftrag entgegen, herauszufinden, was das Glück ist. Okay. Und das ist ja spannend. Und er bereist also Donald, also er bereist... Da lässt man die Franzosen mal dran und schon machen sie intelligente Mickey Mouse und Donald Duck Geschichten. Genau. Also er macht sich also dann auf. Ja. er macht sich dann auf und bereist also das Donald Duck Disney Universum mit Mickey, Donald und so weiter und so weiter. Trifft auf ganz unterschiedliche Typen. Okay. Ja, Gustav Gans erzählt ihm natürlich, was Glück ist, weil der hat nur Glück. Ja. Ja. Glück, das ist Alltag. Mit, ganz einfach. Genau. Und die Leute, die er trifft, geben ihm ganz unterschiedliche Antworten von einem Einsiedler über einen Farmer. Ja, Gustav Gans, Mickey und so weiter. Ist also keine, ich meine, man kann, ich denke, Kinder können es auch lesen, aber die sind nicht die Zielgruppe. Ja, sie sind nicht die Zielgruppe, sondern es ist schon eine erwachsene Geschichte mit eigentlich der, ja, mit der schönen Auflösung, die ich natürlich nicht verrate. Das ist ja logisch. Ja, ich muss sagen, wäre das jetzt Marvel, dann wäre das wahrscheinlich ein 86-bändiges Crossover über 14 verschiedene Serien oder so. Genau, genau. ist es in dem Fall nicht. Es ist 48 Seiten, wie man das von Franzosen so kennt. So der Standard. Quasi ein Asterix-Band. Standard. Genau, ja, genau. Bei den Bänden kann man zum Beispiel, also jeder, der mal die Hardcover-Asterix-Bände gesehen hat, ich hatte gerade überlegt, wie man die beschreiben kann. Genau so ist das gebunden. Genau, genau. Ist in Frankreich 2018 erschienen. Oh, aber so neu. Okay. Ja, das ist eine relativ neue Kiste. Ich glaube, in Deutschland auch ähnlich. 2018, 2019, irgendwas in der Richtung. Aber das hast du jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? Oder? Das ist Deutsch. Okay. Das ist Deutsch, wie gesagt, bei Egmont in der Comic Collection. Stimmt, hast du Egmont gesagt, ja. Kommt für 29 Euro. Okay, aber schon... Also ist nicht der günstigste Comic, den man haben kann unter der Sonne. Ja. Aber ich dachte jetzt mal im Vergleich zum anderer französischer Ware jetzt auch nicht so extrem. Wahrscheinlich, wenn es jetzt wirklich ein Disney Rip-Off wäre, dann wäre es 5 Euro günstiger. Ah. Ja gut, ja, aber wenn ich da jetzt, also selbst wenn es Hardcover ist, wenn ich da jetzt ein Asterix-Band daneben halte, das ist schon der doppelte Preis dann. Also es ist schon was dahinter. Ja. Man merkt halt schon, dass so viele verschiedene Künstler wahrscheinlich drin haben. Ah nee, macht mal Sinn ja nur. Also... Nee, haben sie gar nicht. Das ist ein Autor und ein Zeichner. Okay. Ich denke einfach mal, das als Lizenz ist. Ja. Wahrscheinlich bei Disney. Ja, bevor wir wieder einen Boykott machen. Ne? Yes. Ja, also ich sag mal so, ich meine, das ist ja sowieso super individuell. Mhm. Was ist teuer, was ist billig. Ja. Ich muss sagen, es war so ein Tipp meines Comic-Händlers, meines Vertrauens. Mhm. Ich habe es nicht bereut. Mhm. Schön spannende Sache. Gerade mal für welche, die eigentlich so der Meinung sind, Disney, Mickey. Ja, ich habe ich verstehe alles Kinderkram. Ja, Donald ist ja okay, aber ich verstehe bis heute nicht, warum Mickey Mouse in den USA so mega beliebt ist, weil Donald Duck finde ich einfach cooler. Wobei man sagen muss, ich habe damals, was war's? Ich habe nicht viele Donald Duck Sachen, also lustiges Taschenbuch ist komplett an mir vorbeigegangen eigentlich. Mhm. Es gab mal dieses Der Tatan der Familie Duck, das habe ich gelesen. Und ich habe mal so ein, ich glaube, ich weiß nicht, kann sogar ein lustiges Taschenbuch tatsächlich ausnahmsweise mal gewesen sein. Da wird irgendwie der Kurier des Zaren mit Mickey Mouse nacherzählt. Das war ziemlich geil gemacht. Ja, ja. Aber. Also ich muss sagen, ich fand ja Darkwing Duck immer viel cooler. Ich weiß, wer es ist, ich weiß, ne, aber irgendwie. Ja. War es nicht so mein... Ja, so als Superhelden-Fan irgendwie so, also Darkwing Duck, das passt da irgendwie rein. Aber ich glaube, so Disney und so weiter ist aber auch so ein bisschen der Grund, warum Comics hierzulande eher als Kinderkram gelten. Also zumindest in unserer Elterngeneration. Ne? Ja. Also wenn ich meinem Vater sage, dass ich Comics gekauft habe, hat er gesagt, ja, kaufst du dir auch ein Puppenhaus und Babyschäufelchen oder so. Also für den ist das auch hierzulande Zeichentrickfilme gucken. Ne? Unmöglich als Erwachsener. Da sind wir in dem Sinne, oder waren wir aus früherer Sicht, heutzutage ja nicht mehr, aber da waren wir in früherer Sicht ja komplett gekniffen. Also Science-Fiction, also ich hab damals Comics. Die Spawn-Serie, die HBO-Spawn-Serie. Ja. Und das ist eine Serie, die ist aber 18. Also die zeigst du auch keinem vierjährigen Kind. Also, aber ich sag mal, wenn du wenn man, ich sag mal, noch aus Sicht der früheren Generation, wenn man auf Science Fiction steht und Comics liest. Mhm. Ja, da hast du gerade irgendwie dein Anrecht auf als Erwachsener zu gelten, gerade mal irgendwie so aus deren Sicht gerade mal komplett verwirkt. Es sei denn, du nimmst die vier Perry Rhodan-Comics, die es dann gab, aber die sind sehr, sehr sporadisch erschienen, soweit ich weiß. Aber. Ja, ja. Na gut, was hast du noch? Denn so? Nein, du hast fünf, deswegen wollte ich dich jetzt erstmal mit zwei vorlegen lassen, weil ich habe nur zwei. Okay. Okay, dann schließe ich einfach mal im ähnlichen Stil an, weil wir im Thema sind. Ja. Weil das ist quasi so das ist aus der gleichen Reihe. Hm. Und zwar eben war es Donald, jetzt ist es Mickey. Okay. Mickey in der alten Welt. Oh, okay. Erschienen, wie gesagt, erschienen in der gleichen Reihe, gleiche Aufmachung wie der erste Band. Das Artwork sieht sehr geil aus. Und zwar eine Fantasy-Story mit Mickey Mouse. Okay. Aber so richtig, ich meine, die Leute können es jetzt nicht sehen, aber sie können es hier googeln, auch bei Egmont. Hm. Krass. Also wirklich super gezeichnet. Ja. Ja. Also auch da, zwar Mickey Maus, aber kein Kinderkram mit Drachen, mit fliegenden Städten, mit allem, was so das Fantasy-Herz höher schlagen lässt. Oh, krass. Das sieht richtig gut aus. Ja, das Ding ist mal so richtig gut. Zeichnerisch komplett anderer Stil als der Donald-Band. Aber sehr, sehr, ich sag jetzt mal poppig von der Art her. Wunderbar zu lesen, durchaus geistreich. Ja, das also, macht total neugierig. Also ich habe jetzt nur die Bilder davon gesehen, aber ach ja, doch. Also muss ich sagen, er machte mich, weil mein Comic-Händler machte mich aufmerksam, dass es den gibt und weil der erste so super war, quasi blind gekauft und definitiv nicht bereut. Also Mickey für Fantasy, erwachsene Fantasy-Fans. Okay. Kann ich wirklich empfehlen. Kommt im gleichen, kostet das gleiche wie der andere. Ist von der Seitenzahl ungefähr auch gleich. Ja, ist es? Es sieht so dick aus. Nee, ist sogar mehr. Ja, ich wollte nämlich sagen. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wobei 62 ja, gut. Seiten. Ja. Immerhin die Hälfte dazu. Ne? Aber auch, ja, also wirklich super Hardcover. Mhm. Cover wunderschön gemacht, so ein bisschen erhaben. Ja, das kann man sich fast ins Regal stellen zum Angucken. So. ja. Also kann ich wirklich empfehlen. Mhm. Das weil ich glaube, es soll noch einen dritten Band geben, aber wenn ich mich jetzt nicht darauf festnageln, ich glaube, die ändern noch irgendwie das Design. Die müssen irgendwie ein bisschen von Kosten runterkommen. Ja, was hat der denn gekostet? Der war doch bestimmt noch teurer, oder? Nee, auch 29? Die 29 halten, interessanterweise. Weil Aber diese gebundene Leinenoptik, irgendwie, ich habe irgendwas Leuten hören, dass der dritte das Design abgibt, aber egal. Hm. Okay. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Großartig, großartig gemacht. Gerade wenn man vorher dachte, komm, Mickey, Donald, alles lange hinter sich gelassen. Okay. Ja. Ja, ich habe doch drei, ist mir dann gerade eben noch eingefallen. Ich habe zwischendurch Pause gemacht und dann habe ich das schnell geholt. Ja. Den Schnitt habt ihr bestimmt nicht gehört. Doch am Rauschen wahrscheinlich. Bei diesem Fantasy ist mir nämlich eingefallen, es gibt einen Zeichentrickfilm, den ich als Kind absolut geliebt habe. Den liebe ich auch bis heute noch. Mit super toller Musik, also so klassischer Musik, also der Soundtrack, allein den höre ich wahnsinnig gerne. Mit den Stimmen von Hans Clarin, von Christopher Lee. Das sind, glaube ich, alle, die mir einfallen. Aber Christopher Lee spricht Deutsch. Also hat die deutsche Synchronisation gemacht. Der Film heißt Valhalla. Der ist, glaube ich, von, jetzt lass mich nicht lügen, 86, 87, irgend sowas. Also irgendwann 80er. Und Valhalla, wie es schon vermuten lässt, ich kann es dir mal in die Cam zeigen, da hat der Zuschauer jetzt nichts von. Darauf hier basiert das Comic. Ja? Das ist eine Zeit lang ist das in Deutschland gelaufen. Das Problem ist, das war über Jahrzehnte nicht mehr zu kriegen in Deutschland. Deswegen ist das hier auch eine der dänischen Versionen. Nicht, dass ich Dänisch könnte, aber naja, Gott, man versucht sich halt so durchzulesen. In jüngster Zeit ist es allerdings erschienen, aber was ist Valhalla eigentlich? Genau, da habe ich, ne, ich schweife sogar bei meinen eigenen Sachen ab. Es wird hier immer, also Peter Madsen, es wird halt immer, Valhalla wird so ein bisschen wie der Asterix des Nordens, von Skandinavien bezeichnet. Ist halt ein dänischer Autor, ist da super bekannt, so wie Asterix bei uns quasi bekannt ist. Basiert alles auf der Edda, witzigerweise. Ja, also im Film zum Beispiel, was auch in den Comics vorkommt, diese Geschichte, natürlich da weiter ausgebreitet. Man hat zwei Kinder, ne, die auf Midgard, also auf der Erde wohnen, und es gibt ein Riesengewitter und zwei Götter kommen. Ne? Also die Kinder sind Roskva und Tjelfe. Und eines Abends kommt halt Thor und Loki kommen halt zum Abendessen. Die Eltern sagen, wir können euch gar nichts anbieten. Ja, kein Problem, ich habe hier meine Ziege, die schlachten wir. Ja, und dann können wir da essen, da werden wir alle von satt, ist überhaupt kein Problem. Ihr dürft nur die Knochen nicht kaputt machen. Ja, und dann beim Essen sagt Loki wunderbar mit der Stimme, also Thor wird von Christopher Lee gesprochen, der spricht immer ein bisschen so und so weiter, das ist total witzig. Hans Klarin, man kennt die Stimme ein bisschen von Pumuckl, manchmal kommt der Pumuckl auch so ein bisschen durch, ne? Und für Loki passt das halt super, er ist halt Loki und er sagt halt, ja, magst du gar keinen Knochenmark, mein Junge? Nein, Thor hat doch gesagt, ich darf die Knochen nicht kaufen. Du scheinst ein kleiner Feigling zu sein. So viele Knochen, da wird doch einer nicht auffallen. Gesagt, getan, er bricht den Knochen über. Auch wunderbar, die beiden Raben von Odin, Hugin und Monin, die beobachten das dann. Oh, hast du das gesehen? Einer davon ist Arne Elsholz. Also man kennt die Sprecher halt. Am nächsten Morgen wirft er halt alle auf das Ziegenfeld, alle Knochen, ja. Thor schwingt seinen Hammer drüber und die Ziege wird wieder erweckt, aber sie hat halt einen lahmen Fuß, ne, weil Knochen gebrochen. Thor regt sich fürchterlich auf, es kommt halt raus, dass das Tjalfe das gewesen ist. Loki sagt, ja, dumme Jungen machen dumme Streiche und so weiter, das ist ein richtiger Dreh, aber ich meine, das ist Loki. Strafe soll er halt einfach bei uns, ne, als Diener mitkommen und so weiter, dann kann er noch was lernen und dann treiben wir ihm die Flausen aus, so nach dem Motto, und muss halt dann eben mit, ist eigentlich keine Strafe für ihn, der freut sich ja total, er darf mit den Göttern und seine Schwester kommt noch als blinder Passagier mit, was eigentlich auch nicht geplant war, und sie kommen dann halt über den Regenbogen, also den Bifröst, kommen sie halt in ich erzähle jetzt nicht den ganzen Film, keine Sorge, kommen sie halt in Thors Haus. Thor und seine beiden Kinder und seine Frau Lady Sif, warten schon auf ihn, und Loki hat halt so einen fürchterlichen kleinen Gnom, das war Quax. Dem Film, das ist halt irgendwie, der macht nur Blödsinn. Ne? Der ist auch sehr, sehr grotesk, der rülpst rum und so weiter, und die wollen den halt loswerden. Und lange Rede, kurzer Sinn, die sind halt gemein und so weiter und wollen sie halt loswerden. Also guckt euch den Film an, er lohnt sich auf jeden Fall. Witzigerweise, und das ist nämlich der Twist, also was heißt Twist bei dem Ganzen, das steht teilweise, nicht exakt so, aber teilweise so, gut, bis auf Quarks, steht das so in der Edda drin. Also diese Sache mit dem Knochen, der gebrochen wird und so weiter, und den Göttern, die halt nächtigen. Ja. Am Tisch erzählt Thor dann auch noch, wie er gegen die Midgard-Schlange gekämpft hat und so weiter. Das kommt halt alles in der Edda so vor. Später gibt es dann noch diese Prüfung des Thor, darauf basiert im Prinzip der ganze Film. Dann haben sie ein Wettessen und so weiter. Also es ist halt einfach ein wunderschöner Film. Und das gibt es halt auch als Comic. Es gab es ursprünglich als Comic. Später gab es noch so eine Quacks-Cartoon-Serie. Ist, glaube ich, hier nicht zu kriegen. Wobei es gibt, auf YouTube habe ich es mal gesehen, aber das erzähle ich danach, da gibt es ein bisschen Bewegung darin, weil es gab das jahrzehntelang nicht, hat kein Mensch mehr gekannt. Wie gesagt, der Film lohnt sich einfach. Ne? Das ist halt, ich komme echt in Schwärmen, wenn ich an den Film denke. Ja. Die Comics haben sie jetzt, glaube ich, im letzten Jahr haben die als Sammelbänder rausgebracht. Super teuer eigentlich, aber mir juckt da schon irgendwie der Finger, weil die sind dann auch auf Deutsch. Den Film haben sie, also ich habe den auf DVD zwar hier stehen, den haben sie aber irgendwie real verfilmt, da gibt es wohl tatsächlich eine Realverfilmung. Zu Quacks gab es anschließend eine kleine Cartoonserie, hatte ich ja schon gesagt, die ist wohl auch noch drauf und der Originalfilm, das gibt es auch alles bei Amazon. Ah, ja. Alles noch relativ teuer, aber ja, so nordische Comics, das ist halt so mal was ganz anderes. Unbedingt für Kinder weiß ich nicht, weil, naja, es geht ein bisschen sexuell zu in den Comics. Im Film nicht, das ist ein reiner Kinderfilm, aber die Comics, da kann dann schon mal eine nackte Frau durch die Gegend rennen und so weiter. Ja, ist halt so. Die Götter sind halt frivol. Ja. Genau, es geht nicht sexuell, es geht frivol zu. Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ne? Also, ja, das ist für alle die, die noch geschädigt sind, weil sie sich als Kinder Philly Day angucken mussten. Ich habe mit dem Typen nichts am Hut, mit dem Pirinci. Das ist halt, da sagt es. Ey, weil es war ja dieser Animationsfilm, Katzen, wo alle gesagt haben, ist ja nur eine Katze, ne? Ach so. Ich habe den nie gesehen. Hat mich nie interessiert, weil ich ja kein Katzenfreund bin, also nie gewesen. Also wie gesagt, ja, lohnt sich. So, dann gebe ich das Zepter mal wieder ab. Das ist übrigens keine Werbung, was wir hier machen. Ne? Das ist einfach nur, wir kriegen das nicht bezahlt. Nicht, dass wir keinen Sponsoring wollen oder so. Aber alles, nein, ist kein Sponsoring, alles vom eigenen Geld gekauft. Ja. Mal eine ganz andere Ecke. Und zwar auch jetzt vor erst ein paar Monaten oder sowas erschienen. Zumindest jetzt erstmal der erste Band, werden insgesamt zwei. Habe ich mal rausgesucht, weil ich fand den wirklich sehr, sehr schön. Erschien bei Splitter Verlag Alfred Hitchcock. Okay. Band 1, Der Mann aus London. Sind das Hitchcock-Geschichten oder geht es um Hitchcock selber? Das geht um Hitchcock selber. Oh. Und zwar, das ist die Biografie von Alfred Hitchcock. Der Band 1 von seinen Anfängen, also Geburt in England, sein Wirken in England. Der erste Band geht durch, bis er sich entscheidet, England zu verlassen, um nach Amerika zu gehen. Cool. Ja, erscheint bei Splitter, dieser Splitter-Books-Reihe. Das ist ein Hardcover, ein bisschen größer als so das amerikanische Comic-Format, also jetzt nicht das europäische Albenformat. Das Ganze in Schwarz-Weiß gehalten. Okay. Ist das DIN A4? Ja. Nee, ne? Ja, ist ein bisschen größer. Okay. Ja. Ist sehr, sehr schön gemacht, vor allem weil es vom Erzählstil her so ist. Das Ganze wird quasi in Rückblenden erzählt. Mhm. Und zwar Alfred Hitchcock ist zusammen mit Cary Grant in Frankreich und dreht über den Dächern von Nizza. Und die sitzen abends beim Essen und unterhalten sich. Zwischendrin kommt auch immer Grace Kelly vorbei, weil die halt trinken. Und dann nehmen sie immer irgendwelche Dinge als Aufhänger und machen quasi Rückblenden auf sein Leben. Also sie machen quasi Geekplätzchen so ein bisschen. Nein, so ein bisschen, ja. Und das Ganze, also dass man erfährt über seine Kindheit, reflektiert über seine Kindheit, seine Anfänge beim Film, wie er seine spätere Frau kennengelernt hat. Nebenbei ist mal ganz interessant, weil es fließt so ein, als dann in England der Tonfilm aufkommt, weil, wie das Filmen verändert hat. Stimmt. Seine, wann ist der denn geboren? Der seine Das steht doch da bestimmt drin. Wann ist der denn geboren? Der muss ja Anfang des Jahrhunderts irgendwie geboren worden sein. Das geht relativ früh. Müssen wir mal gucken. Ja, also ich sag mal, als Junge schon. Da steht bei Stamford 1905, also das muss ja schon 1900 oder sowas sein. Ja. Ja, als kleiner Junge 1904, was soll das sein, 1902 oder sowas? Ja. Ich google es sowieso gerade nebenbei auf dem Handy. Ja, ja. Wie gesagt, gibt dann zwei Bände. Der zweite Band erscheint, ich glaube, Anfang nächsten Jahres oder sowas. Ist auf jeden Fall schon angekündigt. Ist ein richtig umfangreiches, ist ein umfangreicher Comic. 150 Seiten. Oh, okay, das ist viel. 150 Seiten, schwarz-weiß. Schön finde ich zum Beispiel, es gibt einen Anhang. Der ist am 13. dazu. August 1899 geboren. Ja, ja, ja. Ja. Also es gibt einen Anhang mit der Filmografie. Mhm. Wo also dann auch für sein ganzes Werken wirken. Das muss immer eine ziemlich lange Liste sein. Das geht mal so drei Seiten durch. Ja, ich wollte schon sagen. Von 1922 bis 1976. Und das ist die Regie. Der hat ja drei Epochen im Prinzip mitgemacht, ne? Die Stummfilm-Epoche und dann eben die Farbfilm-Epoche. Genau. Also erst war Ton, dann Farbe. Erst kam Ton, dann kam Farbe, genau. Ja, hat er nicht Psyche mit Absicht? Ich glaube, den hat er mit Absicht noch schwarz-weiß gedreht. Das war, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Ja, ja, ja. Weil die Filme danach, wenn man jetzt guckt, das ist ja 60, Psycho, 1960. Ja, ja. Und davor liegen Vertigo, 58. Ist ja ein sehr poppiger Film, weil es so psychedelisch zugeht. Der unsichtbare Dritte, ne, legendär, Cary Grant, der vor dem Flugzeug wegläuft, das ist ja alles Farbe. Hm. Also ja. Muss ich sagen, ich hab's mir vor dem letzten Urlaub einfach mal gekauft, so ein bisschen auch unter der, also ich finde Hitchcock klasse, die Filme bis heute. Ja, es gibt eine sehr gute Autobiografie, genau, der hat sich selber gespielt. Nein, es gibt ein schönes Biopic mit Anthony Hopkins war das, glaube ich, als Hitchcock. Also sehr sehenswert. Ja. Sehr sehenswert. Ich glaube Scarlett Johansson und noch so ein paar, ne? Also weiß ich nicht mehr. War richtig klasse besetzt. Ich weiß nur, dass der super war, der Film. Ja. Also das ist so ein Werk, wie gesagt, der grafische Stil ist eher nüchtern, ein bisschen zu reduziert. Das heißt, Hintergrund häufig ist eine graue Fläche, mal gibt es gar keine. Fokussiert sich dadurch sehr auf die Charaktere. Okay. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn man sich das anguckt, den kann man für 24 Euro haben. Da hat man viel zu lesen fürs Geld. Cool. Und wie gesagt, der zweite Teil, das ist dann auch der letzte, ist dann angekündigt, kommt demnächst. Das ist zum Beispiel sowas, wenn man das mal hat, macht Spaß. Okay, wo du gerade minimalistisch gesagt hast, da muss ich natürlich jetzt noch einen draufsetzen. Und zwar Shane Simmons, das lange ungelernte Leben des Roland Gethers. Gethers? Band, da ist vorne so ein rundes Labyrinth drauf. Und der Zeichnungsstil, wenn man einfach mal liest, was hinten drauf steht. Die Zeichnungen sämtlicher Personen dieses Comics wurden präzise nach dem Qualitätsmaßstab der großartigen Tradition viktorianischer Magazinillustrationen ausgeführt. Sie wurden mittels moderner Fotokopiertechnologie ein Dutzendmal verkleinert, bis eine dem Mini-Comic-Format angemessene Größe erreicht wurde. Die Schrift ihrerseits wurde von italienischen Mönchen auf DIN A4 große Leinwände kalligrafiert, um anschließend ebenso bis an die Grenze der Lesbarkeit verkleinert zu werden. Handlung und Dialoge gehen auf das Konto eines Lohnschreibers, der sich so etwas für den gesetzlichen Mindestlohn aus den Fingern saugt. Der Gag an diesem Comic ist, man denkt zuerst, was ist denn jetzt los? Auf dem ersten Bild, auf der ersten Seite sind 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 Bilder. Auf jeder Seite sind 80 Bilder. Wie gesagt, man hat halt winzig kleine Punkte. Ne? Natürlich nur der Banause würde sagen, das sind ja nur Punkte. Nein, das sind keine Punkte. Das sind, wie gesagt, ich darf es nochmal sagen, nach Tradition viktorianischer Magazine ist, also letzten Endes, jetzt mal off-topic, es sind Punkte. Ne? Also alle Darsteller sind einfach nur Punkte. Es gibt eigentlich keine Zeichnung in diesem Comic. Wenn man sich jetzt fragt, warum soll ich denn dafür 20 Euro ausgeben? Ja, das habe ich mir zuerst auch gedacht. Dann habe ich angefangen zu lesen. Die Story erzählt das ganze Leben dieses Typen. Ja, dann muss er in den Krieg und so weiter. Und da ist einfach so eine geniale Ironie hinter. Ne, ist auch gesellschaftskritisch. Das Ganze fängt irgendwie, ich glaube, 1800, wann fängt es an? 1899 auch? Mal gerade gucken. Nee, 1860 fängt es sogar an. 1860. Und kann man vorlesen ein paar Sachen? Ich glaube schon, ne? Also ich lese nur ein, zwei Bilder vor. Weil es sind nur Punkte. Also im Prinzip kann man da auch ein Hörbuch draus machen. Cardiff, Wales, 1860. Doktor, Gott sei Dank, Sie sind gekommen. Es ist Martha. Geht es ihr furchtbar? Es ist Martha. Es geht ihr furchtbar schlecht. Was ist mit ihr? Nun, sie ist in Umständen. Schon wieder? Oh, ihr Katholiken. Das wievielte ist das jetzt? Ich kann mich gerade nicht entsinnen. Aber bitte macht er es gleich hier oben. So wie diesmal war es noch nie. Dann werde ich wohl besser nach ihr sehen. Oben. Hallo, Martha. Wie geht es uns denn heute? So schlimm wie? Oh, Doktor, die Schmerzen! Ich sterbe! Aber, das alles gehört zu einer Geburt. Nun nehmen Sie es mal nicht so schwer. Nicht so schwer? Tut mir leid, aber es macht einem schon zu schaffen. Und wenn sich so ein kleiner Mensch seinen Weg durch die Eingeweide wühlt. Naja, Miss Gathers, ganz so schlimm wird's wohl nicht werden. Woher wollen Sie das wissen, Sie Schwätzer? Wann haben Sie zuletzt einen faustgroßen Klumpen in die Schüssel gepresst? Bitte, Miss Gathers. Also, ne, es ist halt teilweise etwas derb. Ich muss dem der Versuchung widerstehen, das ganze Ding jetzt vorzulesen. Also, es hat mich gefesselt. Also, das ist... Keine Ahnung. Ja. Es spielt auch teilweise mit diesem, es sind halt nur Punkte, ne? Da wird halt irgendjemand, also wird auf jemanden geschossen, ne? Und dann, ja, sie haben daneben gezielt und so weiter. Also eigentlich, ich kann es empfehlen, tatsächlich. Auch wenn es jetzt erstmal komisch klingt. Man sollte, ich habe es tatsächlich bei Google News entdeckt, da hat jemand drüber berichtet. Und da konnte man sich so ein paar Ausschnitte durchlesen. Und das sind dann teilweise sehr, sehr witzige Ausschnitte. Also es hat wirklich Humor und die Geschichte wird halt auch interessant, die da erzählt wird. Und es ist halt tatsächlich das minimalistischste Comic, was ich je gesehen habe und wahrscheinlich auch je sehen werde. Und es erzählt eine super Geschichte. Bei weniger ist das Blatt tatsächlich leer, ne? Ja. Das ist aber, glaube ich, ein Reprint gewesen. Ich glaube, das ist, also ich habe das letztes Jahr entdeckt. Ich muss mal gerade gucken. Oh, ich habe zu saubere Finger. Kennst du das? Wenn die Finger die Seiten nicht. Das ist 93 ist das wohl zum ersten Mal rausgekommen. Ja. 95 und 2018, also hier steht es Copyright 93, 95, 2018 bei Shane Simmons. Und es ist, ja, es lohnt sich. Es ist vom Format her, also es ist halt so, auch wie deine, auch so eine Hardcover-Bindung. Also auch dieses Buch. Aber es ist ungefähr so groß wie eine halbe DIN A4, also wie so ein halber Band. Ja. Wer die Route-Bücher oder die Nicht-Lustig-Bücher kennt, weiß, wie groß das ungefähr ist. Das ist ungefähr die Größe. Ja, das heißt, genau. Genau. Mhm. Das war mein zweiter. Jetzt darfst du wieder. Okay. Ich darf wieder? Ja. Ich habe doch mal was rausgesucht. Jetzt könnte man sagen, komm, ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, aber man muss es trotzdem mal machen. Weil, ja, ich sage mal, es ist ein Klassiker, aber es ist teilweise schwer, glaube ich, teilweise ein bisschen schwer umzusetzen. Aber das ist hier ganz gut gelungen. Und zwar habe ich mir das gekauft. Ich wollte es einfach auch mal wieder lesen. Und zwar mal aus der Kategorie der Literaturverfilmung. Oh. 1984. Ich sag vorher, oh, weil er hält, ich weiß es auch nicht, was er hat. Wir haben uns nicht abgesprochen und er hält es halt in die Webcam. Deswegen habe ich es auch gerade zum ersten Mal gesagt. Ja. Also nett. 1984 ist eine neue, komplett neue Produktion. Mhm. Ist kein Reprint, ist auch aus dieser Splitterbooks-Reihe, ist, glaube ich, auch erst dieses Jahr, glaube ich, rausgekommen. Splitter ist generell so der the way to go, wenn man halt so besondere oder fernab vom Mainstream ist es ja eigentlich nicht. Also wenn man mal was anderes an Comic-Unterhaltung haben möchte, finde ich. Ja, es ist vor allem, weil es ganz unterschiedlich ist. Also wenn man jetzt guckt, das ist eben der Verlag, da kannst du dann diese, wie gesagt, ich guck mal gerade, wann es jetzt rausgekommen war. Ja, erst im Mai diesen Jahres. Ja gut, ich sag mal, bei den anderen Verlagen, auch die anderen Verlage machen, ich sag mal, auf breiter, zumindest in der Breite. Ja, da habe ich, mir ist schon wieder noch was eingefallen. Also ich sage es, es gab wieder einen Schnitt. Ich war's. Ja, er war's. Ich war's. Ihm fällt dann immer, wenn ich ihm was Neues zeige, fällt ihm dann das auch noch was Schönes an. Ja, wie so ein kleiner Junge im Spielzeugladen. Also muss ich sagen, Splitter ist so einer dieser Verlage Deutschland, die haben einfach eine wahnsinnige Bandbreite. Ja. Also da kaufst du, ich nenne es jetzt nur, weil es tatsächlich so bei mir so ist, da hast du so einen Steampunk-Comic wie Lady Mechanica, da hast du James Bond und dann hast du Alfred Hitchcock und du hast 1984. Das ist also tierisch weit auseinander, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sag mal, was sie alle gemeinsam haben, eben in dieser Books-Reihe, die haben das gleiche Format, das kannst du dir eben... Bei mir steht es im Buchregal. Ja, also ich trenne jetzt nicht zwischen Comics und Romanen oder sowas. Mhm. Das ist bei mir das Buchregal. Und da passt das eben wunderbar rein. Okay. Ja, die haben alle das gleiche Format. Das sieht einfach nebeneinander schön aus. Ja. Also hier, wie gesagt, in dieser neuen Version 1984 auch eher so minimalistisch. Vom Stil her. Ja. Ich sehe gerade, ich kann mich jetzt im Buch gar nicht, also ich habe das Buch gelesen und den Film damals gesehen, aber dass er so extrem wie Stalin aussieht, das ist eine Interpretation vom Comiczeichner, oder? Ich wüsste nicht, dass das Big Brother wie Stalin beschrieben wird. Ja. Ja, also, oder ich sag jetzt mal, das ist dann auch so grafisch umgesetzt. Hier so das Tagebuch, was er dann so illegalerweise da so geheim schreibt. Mhm. Ja, muss man wirklich sagen, ist fesselnd durch den Stil her. Ist ein richtig umfangreiches Ding. Also hinten ist noch so ein bisschen Biografie von George Orwell dabei und so weiter. Ich glaube, was hat der hier? Über 200 Seiten. Ja, 215 oder sowas. Okay. Für alle, die jetzt sagen, okay, ich will den Roman nicht lesen oder sowas, kann ich wirklich empfehlen. Der Roman alles ist drin, was den Roman ausmacht. Ja, der Roman ist natürlich ein Klassiker, aber ja. Also runtergezogen hat er mich schon ziemlich. Der ist schon heftig. Ja. Klar. Also ich meine, oder wenn man eben die Verfilmung von 1984 aus 1984... Ja. John Hurt war das, glaube ich, ne? John Hurt und Richard Burton, glaube ich, in seiner letzten Rolle oder sowas. Ja. Ist ein großartiger Film, aber das ist natürlich nichts, was man sagt, den sehe ich mir gerne an. Nicht wirklich, nein. Ja? Also das ist was, das kannst du dir... nicht wirklich an so einem Herbstabend oder Dezemberabend irgendwie mal reinziehen. Ich glaube, dann wird es ein bisschen sehr, sehr gedrückt. Ja. Wie gesagt, den habe ich gelesen. 215 Seiten. muss ich ganz ehrlich sagen, in einem Rutsch weg. Okay. War ein sehr, sehr gutes Zeichen. Hm. Ja? Sehr, sehr gutes Zeichen. Angefangen und erst wieder aus der Hand gelegt, als durch war. Ist in alles in einem Band. Wie gesagt, aus der Ecke Literatur, Verfilmung. Hm. Und ist, ja, Verfilmung, Verkomikung. Was man fast sieht. Adaption, was, Comic-Adaption. Was für viele ein gutes Argument ist, Geschichte von der Art her hat nichts an Relevanz verloren. Ja, Verfilmung, wie gesagt, Verfilmung würde ich nicht sagen, also Comic-Adaption eher, ne? Ja. Also wirklich, die Geschichte hat bis heute nichts an Relevanz verloren. Nee, ja. Im Gegenteil. Kann ich, ja, eben, wirklich super gemacht und vor allem einfach auch wunderbar, einfach von der Aufmachung her. Ja. Ne? Das ist sowas, da lohnt es sich, dass ja, ich sag mal, wenn man das gedruckt im Regal hat als Hardcover, da hat man richtig was. Ja. Das macht Spaß. Na gut. Wie gesagt, ich habe auch was von Splitter. Ne? Ich wollte das einfach nur mal erwähnen. Ja. Thematisch passt das irgendwie immer so ein bisschen, ne? Obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, weil 1984, der Roman hat mich ziemlich runtergezogen. Also wenn es einem nicht so gut geht, dann sollte man das Buch dann auch nicht lesen. Ein Buch, das man überhaupt nicht lesen sollte, wenn es einem nicht so gut geht, ist Fight Club. Und ich meine jetzt das Buch, weil das ist, also das Buch ist heftiger als der Film. Der Film ist super geil. Ich liebe diesen Film. 99 im Kino gesehen, fand ich sogar noch geiler als Matrix damals. Aber das Buch ist halt noch krasser und es gibt eine Fortsetzung zu Fight Club und zwar Fight Club 2. Bei deinem Lieblingsverlag erschienen, also auch von Splitter. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten steht das hinten drauf. Woher weißt du, wie viele Seiten das sind? Hast du das schnell hinten nachgeguckt oder was? Nein, immer mal so die drittletzte Seite mal gucken. Meistens steht da eine kleine Zahl. Ne, hier sind ganz viele Variant Cover. Ah, 136. Und dann kommt Fortsetzung folgt. Also 137 Seiten, würde ich dann sagen. Ja, es ist halt die Fortsetzung von Fight Club damals. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es setzt aber den Roman fort. Spielt irgendwie 10 Jahre. 10 Jahre Protagonist. Ich glaube, man erfährt hier sogar seinen Namen. Der hält sich Tyler Durden durch massive Sedativa vom Hals. Irgendwann schafft es aber Tyler Durden, ihn dazu zu kriegen, dass er diese Sedativa absetzt und dann ist er halt wieder voll da. Und das geht dann auch Richtung Terrorismus und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, mich hat es nicht so gefesselt. Ich habe mir mehr davon erwartet, weil ich ja halt wirklich so ein Fan vom ersten Teil gewesen bin und auch vom Buch. Es ist mir persönlich ein bisschen zu abgespaced. Ich habe es jetzt eigentlich nur rausgeholt, weil ich halt gehört habe, ach, du machst das, ne, dann will ich das auch. Der Zeichenstil ist halt sehr, sehr klar, würde ich sagen. Nicht simpel, aber sehr klare Linien. Ist nicht schlecht, sieht eigentlich gut aus, ist gut gezeichnet. Die Story ist nicht so ganz mein Fall. Ich habe mir auch den zweiten gekauft, aber ich muss leider gestehen, ich habe ihn nie richtig durchgelesen. Könnte ich vielleicht nochmal nachholen. Ja. Trotzdem. Ja, gibt es. Ne, also, ja, ich mag den ersten Teil und habe halt hier jetzt den zweiten Teil in Comicform. Ich glaube auch nicht, dass der verfilmt wird. Wäre eigentlich mal eine gute Idee. Ja, meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Ich fand, also für mich war Fight Club damals, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt vom Comic doch nicht so... ich bin ein bisschen unterwältigt gewesen vom Comic. Es gibt so ein paar Filme, da will ich gar keine Fortsetzung. Ne, das ist, vielleicht ist Fight Club einer dieser Filme gewesen. Ja, das ist so eine schlechte Idee wie Casablanca 2 oder sowas. Ne? Ja, oder so sehr ich diesen Film geil finde und so interessant es auch wäre, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel eine Joker-Fortsetzung haben möchte. Ne? Eher nein. Aber das ist halt, Ja, aber das es gibt diese Sachen, die sind so, wie sie sind, sind sie gut. Ja. Ja. Und das sieht man ja in den vielen Fällen, wo die das tatsächlich gemacht haben. Wo man dann hinterher drauf guckt und sagt, okay, das Irgendwie hatten wir das mal gehofft, dass ihr das macht, aber jetzt, wo ihr es gemacht habt, wünschen wir uns eigentlich, ihr hättet das hier nicht gemacht. Ja, wir gucken ja? dich an Indiana Jones 4. Nein, oder den bezeichnen Scarlett. Wir als Fanfiction, das kann kein echter Film sein. Das ist Scarlett? Ja. Oder die Fortsetzung von Vom Winde verweht. Ach, stimmt, die hat doch, ja. Ich hab als Kind irgendwann mal, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der Himmel rot war. Mehr weiß ich von dem Film nicht mehr. Alles vergessen. Ja, aber wie gesagt, es gibt manche Sachen, die sollte man einfach ruhen lassen. Ja. Aber, ja, oder? Ja. Oh, ich weiß es nicht. Manche Remakes oder Fortsetzungen oder wie man es auch will, die leiden halt einfach unter ihrem Original. Ich sag mal so, wäre von dem Robocop dieses Remake, hätte es das Original nicht gegeben, wäre der eigentlich ganz okay gewesen. Aber weil der halt permanent mit diesem grandiosen Original verglichen wird, der kannst du nur verlieren. Das ich denke, halt da werden wir uns mal bei Gelegenheit nochmal richtig überhalten, oder? Ja, stimmt. Hast du noch was? Wir sagen nicht, dass wir das nächste Woche machen, aber nein, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau. Das wird irgendwann mal Thema werden. Auf jeden Fall. Ich habe noch, einen habe ich noch. Ja, ich nehme ich auch, deswegen hatte ich gehofft, dass du noch einen hast. Sehr gut. Willst du deinen ersten? Nee, ich war ja gerade. Wir machen ja der Reihe nach. Du darfst zwar zweimal beim ersten Mal, aber okay. Sieht auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht so, ja, ich sage jetzt mal, manche sagen, was ist da jetzt Besonderes dran? Aber ich habe es einfach mal aus dem Regal gezogen, weil ich es klasse fand. Und zwar auch im Hardcover, kommt von IDW, ist jetzt mal ein englisches oder englischsprachiges Werk. Und zwar, weil wir nun mal Geeks sind. Ja, okay. Star Trek, Harlan Ellison's The City on the Edge of Forever, the original Teleplay. Ich habe mich schon gewundert, warum kein Star Trek dabei war. Ja. Best for last, ne? ganz kurz, was ist dieses Buch, dieser Comic? Und zwar die legendäre, weltberühmte, wie auch immer, Geschichte, in Deutsch, Griff in die Geschichte. Ja. Griff in die Vergangenheit heißt, glaube ich, im Deutschen die Folge. Also habe ich gerade nicht im Kopf. Griff in die Geschichte, Eingriff in die Geschichte, irgendwie so war das. Ich glaube, Griff in die Geschichte. Ja. Also diese legendäre Folge mit dem Wächter der Unendlichkeit und Kirk und Spock verfolgen McCoy durch das Portal, landen in den 1930ern, späten 1930ern und so weiter. Das Gangster-Movie, das Star Trek Gangster, die Gangster-Folge quasi. Das ist quasi der Vorgänger der Gangster-Folge, ja. Die Gangster-Folge ist noch eine andere. Oh, okay, dann habe ich es wieder durcheinander geschmissen. Ja. Die Story dahinter ist, das Drehbuch dieser Folge stammt von Harlan Ellison. Und so wie Harlan Ellison das geschrieben hat, war das nicht wirklich umsetzbar mit dem Budget von 1966. Und der Clou an der Sache ist, also Gene Roddenberry hat es dann umgeschrieben. Harlan Ellison, weil er Harlan Ellison ist, fand das natürlich richtig doof. Hat dann seinen Namen zurückgezogen, hat dann ein Pseudonym in die Credits setzen lassen, um dann für das zurückgewiesene Drehbuch im gleichen Jahr einen Preis für das beste Originaldrehbuch entgegenzunehmen, in Anwesenheit von Gene Roddenberry. Für eine Folge, die abgelehnt worden ist. Sehr geil. Quasi, er hat für sein abgelehntes Drehbuch den Preis bekommt für das beste Originaldrehbuch. was IDW einfach gemacht hat, man hat dieses Drehbuch einfach jetzt mal als Comic adaptiert. Das heißt, und das war eine Miniserie bei IDW, ich habe es hier als Hardcover. Griff in die Geschichte, Raumschiff gesagt, Star Trek, Staffel 1, Folge 28 ist es. Ja. Yeah. Genau. Wie gesagt, das Originaldrehbuch von Harlan Ellison ist dann adaptiert worden von Scott und David Tipton und das ist das, was die Sache so besonders macht. Ja, ja, man kann nicht sagen, nicht gezeichnet, sondern gemalt. Wow. Von J.K. Woodward. Einfach großartig. Ja, ja, ja. Also das ist eine Qualität, die kenne ich normalerweise von einem gewissen, wie heißt er nochmal, Alex Ross? Ja. Ja. Das ist schon sehr geil. Das ist super. Interessant ist, die Geschichte selber ist teilweise gar nicht so anders als das, was nachher verfilmt worden ist. Mhm. So ein paar Sachen sind anders, aber die grundsätzlichen Verlauf, das ist alles da. Und das Schöne ist, dieser Band kommt dann daher noch mit der Covergalerie für die Einzelhefte. Weil alleine auch die würden sich teilweise lohnen. Hm. Yo, City on the Air. Ja, ja. Und die sehen wirklich... warte mal, das danach erinnerte mich irgendwie an dieses Motion Pictures Cover. Ja, ja. Und wird dann abgerundet mit Einblick in die Arbeitsweise ja. von J.K. Und ja, ich glaube, der hat es tatsächlich ähnlich gemacht wie Alex. Ist Alex Ross überhaupt richtig? Ja. Alex Ross, ja. Der hat quasi Leute Modell stehen lassen und da eigentlich nur noch die Gesichter drauf verändert, ne? Oder wie war das? Also gut, Alex Ross hat Leute in Kostüme gesteckt und hat die halt abgemalt, aber also abgemalt, das klingt genau. So einfach, ne? Also gemalt wirklich. Ja, ja, aber ja. So ähnlich wie. Und es gibt dann ganz, und es gibt dann über 4, 5, 6 Seiten, ich glaube es sind 6 Seiten, Anmerkungen für die, denen die ganzen Easter Eggs nicht aufgefallen sind, die können die nachlesen. Er hat also jede Menge Easter Eggs drin, sogar. Mit, ich glaube, es gibt eine Szene, da kommt Harlan Ellison drin vor. Okay. Ja, und das Interessante, das Schöne ist dabei, es gibt ein Nachwort, ja, weil wir das eben sagten, mit, von wegen, dass er seinen Namen zurückgezogen hat. Das Werk endet mit dem Stamp of Approval für die Comic-Adaption von Harlan Ellison. Lebt der denn noch? Ich weiß gar nicht. Also das ist jetzt hier, das ist jetzt 2040. Ich glaube, jetzt, glaube ich, von ein paar Jahren oder sowas. Okay. Ich glaube, ich müsste mal nachgucken. Hm. Ja, also das, wer irgendeinen Zweifel hat, das Ding hat den Stempel von Harlan Ellis. Ja. Stamp of Approval. Ihr könnt nichts gegen diesen Comic sagen. Wenn Harlan Ellis den gut findet, ja, dann ist der gut. Ja, also kann ich empfehlen, ob es ihn auf Deutsch gibt, könnte gut sein, müsste man mal gucken. Ich habe ihn im Englischen. Ja, kann ich also für, wenn man sagt, Star Trek Classic. Ah, ja. Harlan Ellison, 27. Juni 2018 verstorben. Ja, ja, ja, ja. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, für einen Star Trek Fan, ja, der es vielleicht gar nicht mehr so mit Comics hat, aber wenn man dem sagt, den wollte man gerne mal Comics schenken, ja. Der hat hier natürlich den direkten Bezug zu der Story. Das wäre was. Ja, also gut, das ist jetzt über die Webcam. Du hast halt ein Bild gerade gezeigt. Das sah ja fast aus wie ein Screenshot aus einer Folge. Also das ist halt wirklich von der Qualität her. Ja, also muss man wirklich sagen, alleine vom Zeichnerischen her, wirklich klasse. J.K. Woodward macht auch weiterhin, also die Story-Illustrationen, das nimmt natürlich sehr viel Zeit. Ja, natürlich. Aber er macht hin und wieder immer auch wieder noch Cover. Und jetzt eine neue Next Generation-Serie bei IDW wird zum Beispiel auch wieder Cover von ihm haben. Das lohnt einfach der Coverweg. Ne? Das kannst du ja eigentlich fast wegen der Cover kaufen. Ja? Ja, du. Das ist schon geil. Was hast du noch? Ich habe... Ja, best for last, weiß ich auch nicht. Also ich find's großartig. Aber es ist wahrscheinlich das Ungewöhnlichste, ja, wobei das mit den Punkten, das war schon sehr ungewöhnlich, hat aber noch eine lineare Geschichte erzählt. Deswegen ist das, was jetzt kommt, noch ein bisschen ungewöhnlicher. Das ist Pascal Jousselin, Unschlagbar, nennt sich das. Das ist eine Superheldengeschichte. Aber es ist eine Superheldengeschichte. Die Superkraft dieses Comichelden ist halt, seine Superfähigkeit ist Comic. Ja, er benutzt also mit den Mitteln des Comics, benutzt er halt eben, um Sachen zu lösen oder irgendwelche Sachen. Also hier ist zum Beispiel ein Comic, unschlagbar läuft durch die Gegend. Der einzig wahre Superheld des Comics, nennt er sich halt, ne? Geht durch die Gegend, unschlagbar, zu Hilfe! Ne? So eine Omi, da ist eine Mieze im Baum. Ne? Und dann so, Miezilein sitzt auf dem Baum fest, glauben Sie, dass Sie dort hochklettern können? Und er, nicht nötig. Und dann sieht man auf der Seite, die Figur greift aus dem Comicbild raus, ja, also die Katze ist halt oben in dem Bild, ja, sie greift nach unten auf das Frame da drunter, holt unten in dem Frame die Katze aus dem Bild raus und gibt's halt der Oma. Miezilein, danke, unschlagbar. Und guckt nach oben, da sind ja jetzt zwei. Warten Sie, es gibt zwei. Ja, aber nein, das ist nur eine Verschiebung. Sehen Sie nochmal hin. Und dann ist natürlich das Bild, wo er die gerade rausgeholt hat, wieder weg und dann stimmt wieder alles. Ja. Und so geht das ganze Ding durch. Ne? Also er macht halt irgendwie einen Umzug, dann ist er schon zu Hause, dann gibt er sich das Paket rüber. So besiegt er auch halt Schurken. Also es gibt halt irgendwie seine Nemesis, irgend so ein verrückter Wissenschaftler. Und unschlagbar, immer dadurch, dass halt eben irgendwie ein Frame geskippt wird oder dass halt eben der Schurke läuft halt weg, der lässt den laufen und in dem Moment, wo der halt unten in dem Film vorbeikommt, haut er dem von oben einen Besen ins Gesicht. Die beste Sache, also quasi so der Höhepunkt an der ganzen Geschichte ist ein Frame, da schießt halt einer mit einem, also es kommt halt noch ein anderer, der kann halt irgendwie, wenn er halt weg ist, kann er halt so Sachen, jedes Kind hat das schon mal gemacht, ne? Du sitzt an der Bushaltestelle, guckst hier in der Ferne die Leute an und zerquetscht ihre Köpfe mit zwei Daumen. Ja, aber der kann das. Der kann Leute wirklich, ne, klein machen, groß machen und so weiter. Und dieser verrückte Arzt, der hat dann auch irgendwie eine Waffe und dann macht er halt das halbe Frame weg. Ne, und dann sieht man halt schon die eigentlich zwei Seiten weiter. Ne, also man sieht halt Laser bereit und der Kerl wird gleich, haha, auf geht's, 3, 2, 1, dann schießt der Laser, dann fehlt halt wirklich eine Ecke in der Seite. Die ist also per Druck weg. Ja. Und dann sieht man einen Frame von gegenüber. Ich muss zugeben, meine Moonboots sind nicht gerade praktisch. Und dann, hä? Warum habe ich gerade von Moonboots geredet? Also wieder auf der vorherigen Seite. Also es wird richtig eingebaut, dass da halt wirklich ein Riss im Comic ist. Also das ist teilweise, es ist einfach nur clever gemacht. Also das ist so in diesem franco-belgischen Umfeld so ein bisschen. Mhm. Und ich habe halt riesen Spaß. Also ich habe echt mehrfach gelacht, weil man sich halt wirklich fragt, so wie wird das dieses Mal wieder hinkriegen, weil die Macht des Comics. Da gibt es auch einen zweiten Teil schon. Da wird das Ganze noch mehr auf die Palme getrieben. Es ist halt echt, ich kann es wärmstens empfehlen, weil es ist halt, es wird immer abgespaceder und es wäre eigentlich schade, wenn man das Ganze schon verraten würde. Dann irgendwann wird das Comic dann auch ausgeklappt und so weiter. Also die kommen da echt auf. Also dieser Pascal Josselin, der hatte also wirklich dieses Comic-Genre. Also das ist wirklich mal was ganz Frisches, was ich in der Form noch nirgendwo gesehen habe. Und das ist halt einfach, sind so Cartoon-Clips. Also man kann sich einfach unschlagbar. Das ist Teil 2 ist letztes Jahr rausgekommen, Teil 1 ein bisschen früher, ganz normal bei Carlsen Comics, ne, auf Deutsch, alles erschienen. Lohnt sich, kostet 12 Euro das Stück. Lohnt sich, wirklich. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Also, ja, das sind so die ungewöhnlichen Comics, die mir jetzt eingefallen sind. Ich habe jetzt nichts mehr. Müssen wir jetzt aufhören? Ich auch nicht. Dann haben wir tatsächlich mal nach einer Stunde aufgehört. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben es tatsächlich geschafft, mal mit der Stunde auszukommen. Ja, ursprünglich wollten wir wollten ursprünglich mal hingehen und immer nur eine halbe Stunde machen. Das hat ja prima funktioniert. Aber, naja, Gott, ich meine, wer ist schon perfekt? Ich ganz sicher nicht, ne? Also, das ist nur ein Ideal, ne? Wie heißt das immer so schön? Genau. Perfektion ist ein Ideal. Und Ideale, die strebt man an, aber die kann man nicht erreichen. Genau. Sonst wäre jetzt keine Ideale. Genau. Oder wie war das? Sonst wäre es ja schon, eingetroffen. Na? Ja. Oder wie andere immer sagen, ne? Wenn es so einfach wäre, dann könnten das ja alle. Genau, genau, genau. So, und jetzt haben wir auch die eine Stunde überschritten. Ich sage jetzt noch. Ja. Wir müssen noch den Leuten noch was sagen. Ja, ja, ich bin ja dabei. Ich habe es ja schon aufgemacht. Ich habe nämlich tatsächlich, man hat gerade ganz kurz das Rascheln von den Geekplätzchen gehört, weil ich halt den YouTube-Kanal, wir haben ja einen YouTube-Kanal, deswegen waren... Wenn man uns auf YouTube findet. Ja, die ersten Folgen habe ich ja noch auf meinem eigenen Sormania-Kanal hochgeladen, aber damit habe ich ja jetzt aufgehört. Hoffentlich denken die Leute auf dem Sormania-Kanal nicht, dass es keine Geekplätzchen mehr gäbe. Müssen wir vielleicht mal unten in die Kommentare reinschreiben, dass es auf dem Geekplätzchen-Kanal weitergeht. Ähnlich gibt es uns bei, also per RSS, der Link ist, ich glaube auch hier bei, also wo man das hat, in der Beschreibung müsste drin sein, ansonsten auf dem Geekplätzchen-YouTube-Kanal. Bei Spotify gibt es uns, bei Apple, Deezer, Google Podcast und wie gesagt bei YouTube. Da könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen, liked uns, genau. Empfiehlt uns weiter. Wenn euch dieses Format hier Spaß macht. Liked diesen Podcast, selbst wenn ihr ihn nicht mögt. Liked ihn trotzdem. Genau, liked ihn trotzdem, auch wenn ihr ihn hasst. Liked ihn einfach und gebt ihn eurer Oma oder so. Weil das hilft dem Algorithmus und hilft anderen Leuten, den Podcast zu finden, die ihn dann vielleicht doch mögen. Und wenn die ihn auch nicht mögen, sollen die auch einfach liken und teilen. Ja. Und wenn ihr auch ungewöhnliche Comics habt, oder eine Idee, was wir vielleicht mal machen können hier. Lesen sollten oder so, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr vielleicht mal sagen wollt, Sormaniac, verdammt nochmal, lasst den Watchmen ausreden. Ja, das könnt ihr uns auch in die Kommentare reinschreiben. Aber das könnt ihr gerne reinschreiben, aber das funktioniert nicht, weil das wäre Stilbruch. Das wäre Stilbruch. Das klingt ja gerade so, als ob ich dich nie ausreden lassen würde. Ja, Entschuldigung, aber wir haben halt nur begrenzten Speicherplatz. Wenn ich dich ausreden lasse, ja, dann haben wir 4 Stunden Folgen. Das stimmt. Ne? In diesem Sinne, bis nächsten Dienstag, 8 Uhr. Oder wir später. Wünschen euch noch eine schöne Woche. Ja, genau. Auch von mir. Macht's gut. Genießt schönes Wetter, solange ihr es noch habt. Ja, ich definiere schönes Wetter. Wenn es mir zu warm ist, ist das kein schönes Wetter mehr. Aber freut ihr euch drüber. Sonnenschein sieht schön aus. Jetzt kommt sowieso für mich die beste Jahreszeit. Altweibersommer ist immer schön. Es ist nicht zu heiß und es scheint, die Sonne sieht gut aus. Und Also schöne Woche. Macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann nächsten Dienstag. Wünschen euch der Watchman. Und der Sormaniac. Bis dann. Tschüss. Geekplätzchen.